zum 70-jährigen Jubiläum der Kim Il-sung-Universität findet am 29. und 30. September zu C105 2016 ein internationales wissenschaftliches Seminar statt. Das Motto des Seminars lautet Wissenschaftsentwicklung und sozialer Fortschritt. Renommierte Pädagogen und Wissenschaftler aus der TVRK und verschiedenen Ländern werden ihre Forschungserfolge in mehreren Bereichen veröffentlichen, wie Sozialpolitik, Wirtschafts- und Finanzwissenschaft, Literatur, Geschichtswissenschaft, Sprachwissenschaft, Mathematik, Physik und Biowissenschaft.